Professor Askew verstand es, wusste, dass ihm nur noch wenige Jahre blieben. Na denn, frohe Pfingsten. Gute Besserung. Au! Ganz vorsichtig, meine Schulter. Am nächsten. Oh nein, nein, nicht. Nein.